Das System muss für all die hier sind zahlen. Die PISA-Studie, ein Armutszeugnis. Importfachkräfte müssen her, um die Bildungslücke hier zu schließen. Ich ersticke an solchen Lügen. Wieso macht mir die Deutsche nicht einfach schlau? Migranten gibt's für lau. Schluss mit dem Lug und Trug. Schluss mit diesem Volksbetrug. Denkt an die Qual. Das System muss für all den hier Sinn zahlen. Des Systems.